hat sich verpisst. Sie hat sich verpisst. Schick deine Arbeit, schließ die Kollegen raus. Es wird verlehrt sich künftig ein Milliarden Haus. Und dabei hat er viel Kohle und auch viel bezahlt. Nicht länger ein Einzelkämpfer sein, zu zweit, zu dritt.